Die Flüchtlingsländer werden also immer voller, ihre Menschen immer jünger und ärmer. Während Deutschland immer leerer wird, weil seine Menschen immer älter werden und trotzdem schneller wegsterben als Nachkommen. Die Übrigbleibenden werden durchschnittlich immer reicher, wobei es diesbezüglich natürlich auch in Deutschland eine zunehmende Polarisierung gibt. Durch Erosion der Mittelschicht werden immer weniger Deutsche immer reicher, während immer mehr sogar hier ärmer werden. Aber insgesamt wird das Land doch noch reicher. Nach dem Gesetz der Polarität erzwingt ein über lange Zeit zunehmendes derartiges Ungleichgewicht irgendwann den Ausgleich. Und das scheint jetzt zu sein. Und man braucht schon Resonanz, um so viel von dem Problem abzubekommen. Und hat nicht Deutschland, das den Löwenanteil der Flüchtlinge hereinlässt, mit dem Zweiten Weltkrieg selbst riesige Flüchtlingsströme ausgelöst und anschließend selbst erlebt? Kommt da jetzt vielleicht etwas zurück? Wollen die Politiker mit ihrer Willkommenskultur vielleicht sogar etwas wiedergutmachen und dabei noch einiges Geschäft für ihre Sponsoren an Land ziehen? Denn tatsächlich müssen ja auch die in Deutschland gebauten Waffen verbraucht werden, sonst stagniert dieser Wirtschaftsteil. Wir können nun noch das drittwichtigste der Schicksalsgesetze betrachten, wo der Uranfang der ganzen Misere liegt, und stoßen dabei aufs Alte Testament. Im Anfang liegt alles. Da hatte der von Gott Jahwe ausersehene Abraham als Stammvater mit über 90 noch keinen Nachwuchs. Weil seine ebenfalls hochbetagte Frau Sarah diesbezüglich nicht weiterhelfen konnte, legte er sich, der Tradition entsprechend, zu seiner jungen Magd Hagar, die ihm den Sohn Ismael gebar. Dieser wurde von Sarah und Abraham als Erstgeborener angenommen und alles schien in Ordnung. Bald darauf aber schenkte die uralte Sarah, wider alle Biologik, Abraham auch selbst noch einen Sohn, Isaak, den Zweitgeborenen. Nun hetzte Sarah so lange, um dem eigenen Fleisch und Blut Isaak die Position des Erstgeborenen zu ergattern, bis Abraham nachgab und Ismael, den rechtmäßig Erstgeborenen und seine Mutter Hagar, in die Wüste vertreiben ließ. Aber statt der zu erwartende Tod wurde ihnen prophezeit, ihre Nachkommen würden zahlreich wie die Sterne am Himmel, müssten aber immer um Anerkennung ringen. Und das blieb von Anfang an bis heute so. Als beide zu Abrahams Beerdigung kommen, wurden sie von Sarah selbst bei dieser Gelegenheit noch vertrieben und gedemütigt. Die Nachfahren von Ismael sind die Ismaeliten und heutigen Araber, die Quelle des Islam. Tatsächlich werden sie bis heute immer zahlreicher, überbevölkern ihre eigenen Länder und ringen weltweit um Anerkennung. Und diese seit über 2000 Jahren brodelnde Unruhe und Kriegsquelle wird immer virulenter. Und wieder die schon bekannte Polarisierung. Je weniger sie freiwillig Anerkennung von den Nachfahren Isaaks bekommen, desto heftiger und auch unverschämter versuchen sie, sie zu erzwingen. Im Augenblick bekommen sie zwar keine Anerkennung, aber viel Aufmerksamkeit für die unglaublichen Reichtumsbauten in Abu Dhabi und Dubai, aber eben auch vor allem über die maßlosen Akte des Terrors. Dass sie anders könnten, zeigt ihre beeindruckende Geschichte, die ihre Hochkultur schon bis nach Europa brachte, als dort noch finsteres Mittelalter herrschte. So ist es also von mancher Hinsicht nachvollziehbar, wenn Muslime als Flüchtlinge zu uns kommen und Anerkennung wollen. Aber wer kommt da tatsächlich? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Während der Großteil der Bevölkerung wohl heimatsuchende Flüchtlinge sieht, die Menschen also, hoffen Regierung und ihre Finanziers auf günstige Arbeitskräfte, die das nächste Wirtschaftswunder anschieben sollen. Ein wachsender Teil der Bevölkerung sieht aber auch eine Art islamische Armee auf sich zukommen und erlebt statt Heimatsuche einen Einmarsch mit unklarem Ausgang. Wer da wen integriert, ist für sie durchaus offen. Sie haben Angst, ihrerseits integriert zu werden in ein aggressives islamistisches System. Und tatsächlich spricht einiges dafür, dass viele der jungen Muslime durchaus ihre muslimischen Interessen bei uns leben wollen. Und da gibt es statt Gleichberechtigung und Menschenrechten tatsächlich in vielen Köpfen das Korangesetz der Scharia, die für Fremdgehen die Todesstrafe durch Steinigung vorsieht. Wer den Koran liest und erfährt, dass die späteren Suren die ursprünglichen überschreiben, stellt möglicherweise entsetzt fest, dass die friedliebenden Zitate eher aus der Anfangszeit des Korans stammen, die brutalen aber aus der späteren, wie ein guter Islamkenner und Freund wie Toddenhöfer, der ehemalige CDU-Staatssekretär, bestätigt, wenn er es auch anders, das heißt ungefährlich, bewertet. Nach dieser eigenen Logik des Koran gelten die letzten aggressiven Anweisungen also mehr als die friedlichen. Das kann durchaus Angst machen. Da könnte sich das Pluto-Prinzip in seiner unerlösten Weise anbahnen. Und vor dem Kölner Hauptbahnhof gab es offenbar schon einen Vorgeschmack, auch wenn das erst einmal kaum zugegeben werden soll und darf. An den Pariser Attentaten waren Asylbewerber beteiligt, das ist unbestritten. Wer also sucht, der findet Argumente. Wahrscheinlich haben alle recht, wie immer sie argumentieren, denn so verschieden die sind, die kommen, sind auch diejenigen, die sie aufnehmen wollen, sollen, müssen. Jeder Einzelne hat für sich und nach seiner Fasson, nach seiner Geschichte, seinem Muster recht. Wir leben alle in Resonanz zu den eigenen Symbolen und Mustern. Die werden aber keineswegs allem gleichermaßen gerecht. Das eigene Muster ist vielmehr eine Mischung der anfangs angesprochenen Archetypen bzw. Ur- oder Lebensprinzipien. Allen aber, ob sie kommen oder schon da sind, geht es um Fülle und Erfüllung, um Reichtum auf der einen oder anderen Ebene. Nach dem Polaritätsgesetz tritt jedes Prinzip mit zwei Polen und einem langen Übergang vom Destruktiven zum Konstruktiven auf. Und darin liegt unsere Chance. Hier können wir Einfluss nehmen. Einfach, ganz vermeiden lässt sich kein Urprinzip. Aber jedes von seinem Unerlösten in seinen erlösten Pol wandeln. Wundervoll an unserer Aufgabe ist dabei, wie viel besser sich der erlöste Pol gegenüber dem Unerlösten anfühlt, der Konstruktive im Vergleich zum Destruktiven. Diese Arbeit führt also zu einem sich mit jedem wesentlichen Schritt bessernden Lebensgefühl. Jeder hat mit allen Lebensprinzipien zu tun, allerdings mehr oder weniger ausgeprägt. Um sie vom Unerlösten zum erlösten Pol zu wandeln, müssen wir sie natürlich erkennen lernen. Fülle und Reichtum haben jedenfalls mit Integration zu tun. Denn wer letzte Fülle anstrebt, muss sich letztlich mit allem verbinden und auch alles integrieren lernen. Natürlich im Idealfall die erlöste Variante des jeweiligen Lebensprinzips, beziehungsweise müssen wir die destruktive in die konstruktive wandeln. Dem Polaritätsprinzip entsprechend beginnen wir jeweils mit der materiellen Ebene, um uns dann im immaterielle, ideelle Bereiche vorzuarbeiten. So wollen wir den ganzen Kreis der 12 Lebensprinzipien am Beispiel der Flüchtlinge und unserer Reaktion auf sie nochmals erleben. Was uns an den Flüchtlingen gefällt, kann uns durchaus Aufgabe sein. Etwa der Mut, aus der Heimat aufzubrechen und den Schritt in eine neue Zukunft zu wagen. Da können wir uns fragen, wie es uns in diesem Fall mit dem Aggressions- oder Marsprinzip ginge. Was uns an ihnen aber widerstrebt, ist besonders wichtig. Enthüllt es uns doch nach dem Schattenprinzip eigene dunkle Seiten, die es nicht nur zu integrieren, sondern auch zu erlösen und aus der destruktiven in konstruktivere Lösung zu wandeln gilt. Wer über dieses so ungemein kontrovers diskutierte Thema wütend wird oder gar außer sich gerät, kann sicher sein, auf eigenen Schatten gestoßen zu sein und die Chance einer so günstigen Schattentherapie gleich beim Schopf packen. Die Integration von Schatten auf dem Weg zu Fülle und Erfüllung ist sicherlich die schwierigste Aufgabe auf diesem insgesamt nicht leichten Weg, aber auch die größte Chance. Als Lohn winkt vollkommene Integration und das Geschenk echter Großzügigkeit aus der Erkenntnis von Fülle und Erfüllung. Und jetzt übernimmt auch hier wieder die Sprecherin, um den weiblichen Teil auch auf dieser Ebene ins Spiel zu bringen.